nach Stalingrad und als dann die Rommelarmee im Mai 1943 in Afrika kapituliert hatte, atmeten auch die Skeptiker unter uns Emigranten auf. Das zu der Zeit Himmlers Tötungsmaschinerie in den Konzentrationslagern zu ihrer vollen Mordkapazität auflief. Ich habe meine Mutter und alle Verwandten der älteren Generation in diesen Lagern verloren. Und dass der Krieg im Pazifik und in Europa noch 2 Jahre dauern würde, das konnte niemand wissen. Und darüber hat sich im Sommer 1943 auch kaum jemand Gedanken gemacht. Dass dieser Krieg entschieden war, endlich, gegen Hitler, davon waren wir damals alle überzeugt.